Seite 78 Hörverständnis. Wie sieht ein typischer Tag für einen Thomaner aus? Er ist von Anfang bis Ende durchorganisiert. Man steht immer um die gleiche Zeit auf. Man frühstückt, geht zur Schule. Dann isst man zu Mittag. Nachmittags geht man zu Proben oder zu Musikunterricht, Gesangsstunden etwa, Klavierunterricht oder irgendein anderes Instrument. Abends hat man dann ein bisschen Zeit für Hausaufgaben und dann geht man ins Bett. Da gibt's keine Zeit für Computerspiele, zum Fernsehen, Schwimmen oder für Fußball. Na klar, nachmittags. Und es gibt Wochenenden und Ferien. Man hat genug Zeit. Im Chor gibt es ein starkes Gemeinschaftsgefühl, aber da muss es doch auch Konkurrenzkämpfe geben. Natürlich. Da leben ja 100 Jungen zusammen und verbringen mehr oder weniger den ganzen Tag miteinander. Klar gibt es da Rivalitäten, aber die werden auch schnell beigelegt. Der Thomanerchor singt viel Bach, viel alte und moderne Musik. Was sind deine Favoriten? Mein Favorit ist Bach. Ich kann schwer sagen, warum, aber wir singen regelmäßig Bachs große Werke. Die Matthäus-Passion, die Johannes-Passion, die H-Moll-Messe und sowas. Darin bekommt man Routine, weiß, was besonders viel Spaß macht. Strebst du eine Musikerkarriere an? Nein, gar nicht. Um als Musiker erfolgreich zu sein, muss man der Beste sein. Und man muss einer der Besten sein, um überhaupt davon leben zu können. Das ist wirklich schwer. Ich mache das im Thomanerchor jetzt, glaube ich, 9 Jahre. Jetzt ist es Zeit, weiterzugehen. Musik bleibt mein Hobby.